Auf einen Weihnachtsurlaub für ihn hatte ich schon gehofft. Aber es konnten ja nicht einfach alle an Weihnachten nach Hause fahren, das war mir auch klar. Und Anfang Februar kam er dann tatsächlich zu uns, mein Mann. Und es war dann eine sehr schöne Zeit für uns und er hat mir dann auch Mut gemacht, dass das alles rasch weitergeht mit dem Krieg im neuen Jahr und dass wir im Sommer wieder nach Hause können, dass das schon irgendwie ein Ende findet mit England und Frankreich und dass die das einsehen müssen, dass sie gegen uns nicht aufkommen. Und dann ist wieder Friede und wir sind alle wieder zu Hause bei uns in Saarbrücken.